Erster David wurde informiert, dass die Philister die Stadt Keila belagerten und die Dreschplätze plünderten. Zweiter David fragte den Herrn, soll ich gehen und die Philister besiegen? Der Herr antwortete David, geh und besiege die Philister, um Keila zu befreien. Dritter aber Davids Männer sagten ihm, dass sie schon in Juda Angst hätten und fragten, ob sie wirklich nach Keila gehen sollten, um gegen die vielen Philister zu kämpfen. Vierter David fragte den Herrn noch einmal, und der Herr antwortete ihm, geh hinunter nach Keila, denn ich werde dir helfen, die Philister zu besiegen. Fünfter danach ging David mit seinen Männern nach Keila, griff die Philister an, nahm ihr Vieh weg und besiegte sie deutlich, so dass er den Bewohnern von Keila half. Sechster als Abjatar, der Sohn von Ahimelech, zu David floh, brachte er einen Ephod mit. Siebter als Saul erfuhr, dass David in Keila war, rief er aus, Gott hat ihn mir ausgeliefert, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gegangen ist. Achter danach rief Saul das ganze Volk zum Krieg auf, damit sie nach Keila zogen, um David und seine Männer zu belagern. Neunter als David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn plante, befahl er dem Priester Abjatar, bring den Ephod her. Zehnter danach betete David, Herr, du Gott Israels. Dein Diener hat gehört, dass Saul plant, nach Keila zu kommen, um die Stadt wegen mir zu zerstören. Elfter David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich ihm ausliefern? Wird Saul wirklich kommen, wie dein Diener gehört hat? Herr, du Gott Israels, sag es deinem Diener. Der Herr antwortete, ja. Zwölfter David fragte noch einmal, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer Saul ausliefern? Der Herr antwortete, ja. Dreizehnter daraufhin machten sich David und seine etwa 600 Männer auf den Weg, verließen Keila und zogen umher. Als Saul gemeldet wurde, dass David aus Keila entkommen war, gab er seine Verfolgung auf. Vierzehnter David blieb in der Wüste auf den Berghöhen und im Gebirge der Wüste Sif. Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass Saul ihn fassen konnte. 15. David bekam Angst, als Saul ausrückte, um ihn zu töten, denn David war zu dieser Zeit in Hores in der Wüste Sif. 16. Sauls Sohn Jonathan ging zu David nach Hores, damit er ihn im Glauben an Gott ermutigte. 17. Jonathan sagte zu David, fürchte dich nicht, denn mein Vater Saul wird dich nicht fangen. Du wirst König über Israel werden, und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß das. 18. Danach schlossen beide einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Hores, während Jonathan nach Hause ging. 19. Aber die Leute aus Sif gingen zu Saul nach Gibea und sagten, weißt du, dass David sich bei uns auf den Berghöhen in Hores versteckt hält, in Gibea Tahachila, südlich der Wüste. 20. Sie sagten weiter, König, sobald du kommen möchtest, komm. Dann werden wir ihn dir ausliefern. 21. Saul antwortete, der Herr segne euch, weil ihr Mitleid mit mir habt. 22. Saul sagte weiter, passt gut auf und findet schnell heraus, wo er sich aufhält, denn man hat mir gesagt, er sei sehr schlau. 23. Saul befahl, findet alle Verstecke, in denen er sich aufhält, und gebt mir eine sichere Nachricht, damit ich mit euch komme. Wenn er im Land ist, werde ich ihn unter allen Tausenden von Juda finden. 24. Danach gingen die Sifiter vor Saul her nach Sif. David war aber gerade mit seinen Männern in der Wüste Maon, in der Steppe, südlich der Wüste. 25. Als Saul mit seinen Männern aufbrach, um David zu suchen, wurde David das gemeldet, so dass er zu einem Felsen in der Wüste Maon hinunterzog. Saul erfuhr das und verfolgte David in die Wüste Maon. 26. Saul und seine Männer gingen auf der einen Seite des Berges und David und seine Männer auf der anderen Seite. David beeilte sich ängstlich, Saul zu entkommen, während Saul mit seinen Männern David und seine Männer umgehen wollte, um sie zu fangen. 27. Als plötzlich ein Bote zu Saul kam und meldete, geh schnell, denn die Philister sind in das Land eingefallen. 28. Daraufhin hörte Saul auf, David zu verfolgen, und zog den Philistern entgegen. Deshalb nennt man diesen Ort Fels der Abteilungen.